Dieser muss froh sein, dass Heinrich mit der heißen Jahreszeit seine Truppen ins kühle Gebirge zurückführen muss. Viermal schließt so der zürnende König die Stadt ein, aber er kommt in der Belagerung mächtig weiter. Er gewinnt die Leostadt und kann seinen Papst in den Lateran führen. Er kann sich im Frühjahr 1084 auch die Altstadt öffnen. Am 31. März, es ist dies gewiss der Höhepunkt im Leben Heinrichs, setzt ihm sein Papst Clemens III., so nennt sich Wibert, die Kaiserkrone aufs Haupt, ihm und seiner getreuen Gemahlin Bertha. Gregor aber, inzwischen bedrängt und zermürbt, sieht sich nun auch von einer römischen Synode abgesetzt und kann sich glücklich schätzen, dass Robert Giscard, dessen stolze Pläne auf Byzanz zu Schanden geworden, mit einem Heere von 36.000 Mann naht, dem Papst zu helfen. Heinrich muss vor dieser Macht die Stadt räumen. Die Normannen aber hausen in Rom, dass sie für seine Untreue zu züchtigen müssen, vermeinen mit Mord, Brand und Schändung. Als sie abziehen, muss Gregor mit ihnen gehen, denn aus der ewigen Stadt schlägt ihm solcher Hass entgegen, dass sein weiterer Aufenthalt hier nicht geheuer ist. Clemens hält wieder seinen Einzug in Rom, während Gregor im Bewusstsein der Niederlage sich als Schützling der Normannen in Salerno aufhält, wo er in tiefer Verbitterung auch gegen den Apostelfürsten, der ihn hat fallen gelassen, mit den Worten stirbt: »Ich liebte die Gerechtigkeit und hasste das Unrecht, deshalb sterbe ich in der Verbannung.« Als Sieger nach Deutschland zurückgekehrt, findet Heinrich den unbedeutenden Hermann von Salm, einen Lützelburger, als Gegenkönig vor. Der Bürgerkrieg aber hat nach dem Tode Ottos von Nordheim 1083 seine Schrecken verloren. Frieden kehrt allmählich wieder in Deutschland ein, wenn auch Heinrich die Gregorianer unter seinen Bischöfen nicht versöhnen kann. Der Frieden wird als Gottesfrieden verkündigt, 1082 zu Lüttich, 1083 zu Köln, 1085 für das ganze Reich. Unter den Gegnern des tapferen Saliers räumt der Tod auf. Der Gegenkönig stirbt 1088, auch der unversöhnliche Markgraf Egbert von Meißen. Nur der Zähringer Berthold und Welf verharren noch unter den Waffen. Die Gregorianer aber haben in dem Franzosen Urban nach einigem Zaudern einen unversöhnlichen Reformer gewählt, der vor keiner, auch der gemeinsten Waffe in seinem Kampf nicht zurückscheut. Er wäre zu einer Verständigung mit Heinrich nur bereit, wenn der Kaiser den Gegenpapst fallen ließe. Dieser aber hält seinem Getreuen auch selber die Treue. Der Franzose missbraucht das Sakrament der Ehe für seine Politik. Er bringt ein Ehebündnis der alternden Mathilde von Tuscien mit dem 19-jährigen Welf zustande, um dem Kaiser eine gefährliche Macht entgegenzustellen. Heinrich, der daraufhin sogleich nach Italien zieht, um die drohende Kombination zu zerschlagen, erobert wohl Mantua, siegt bei Vicenza und zwingt den Papst zur Flucht aus Rom. Aber im Jahre 1092 erleidet er vor der trotzigen Bergfeste Canossa einen schweren Rückschlag und alsbald erhebt sich in Oberitalien die Parthia aufs Neue und bringt einen Städtebund zwischen Mailand, Cremora und Lodi zustande, der dem Kaiser die Alpenpässe versperrt. In diesem Augenblick fällt der älteste Sohn Heinrichs, Konrad, der seit 1087 deutscher König ist, vom Vater ab, durch den Papst verführt. Die Flucht der zweiten Gemahlin des Kaisers, der Russin Praxedis, die von ihm unter dem Verdacht des Ehebruchs gefangen gehalten wurde, und ihre vom Papst inspirierten Anklagen gegen Heinrich sind ein neuer Schlag für den Unglücklichen, den ein Konzil der Reformer zu Piacenza neuerdings in den Bann tut. Wie eine Lähmung kommt es über ihn. Sein langer Kampf für das Recht der Krone scheint sinnlos geworden, da der Erbe in das Lager der Feinde übergegangen ist. Wir begreifen, dass der Verratene einen Augenblick an Selbstmord denkt. Er hat dann dennoch aus dem Abgrund, in den er geraten, einen Ausweg gefunden. An Zähigkeit mag auch wohl niemand in der Geschichte Heinrich übertroffen haben. Während des ganzen Jahres 1094 ist er allerdings verschwunden. Ohne Macht sitzt er in Oberitalien, denn der Welfe sperrt ihm die Pässe nach Deutschland. Er kann nicht verhindern, dass der Papst Urban nach Rom zurückkehrt, dass die einst so getreue italienische Kirche nun ihren Frieden mit den Gregorianern macht. Ein Wunder ist es, dass sich Wibert noch in Ravenna zu behaupten vermag. Während aber der Kaiser wie gefesselt in Oberitalien sitzt, hat Urban seine Konzilsreise bereits angetreten, durch die er besonders in Clermont die leicht begeisterte romanische Ritterschaft für die Idee eines Zuges ins Heilige Land gewinnt, des ersten unter den verhängnisvollen 7 Kreuzzügen, die wahre Hekatomben des besten Blutes ohne Ergebnis gekostet haben. Vergebung der Sünden, Lösung aller Bande wird verheißen, wer fällt, dem winkt das himmlische Vaterland. Auch ein deutscher Reichsfürst, Gottfried von Bouillon, und zahlreicher halbromanisierter Grenzadel nehmen das Kreuz. Deutschland selbst aber hat an den großen Bewegungen keinen Anteil. Nur die durchmarschierenden Landheere lassen ihre Spuren zurück, indem die religiöse Begeisterung sich gegen die wuchernden Juden wendet, die dann auch in den rheinischen Städten, wo sie sich eingenistet haben, zu Tausenden erschlagen werden. Aber dieser Kreuzzug, der so sichtbar vor aller Welt die Ohnmacht des Kaisertums und die Allmacht des Papsttums aufzeigt, wird für Heinrich die Erlösung. Er kann sich mit dem alten Welf versöhnen, da die verlogene mathildische Ehe inzwischen in die Brüche gegangen ist. Der alte Rebell erhält Bayern zurück, auch Berthold von Zähringen wird durch die Belehnung mit dem westlichen Teil des Herzogtums Schwaben, dem Zürichgau, versöhnt. Allerdings der erste Schritt zur Loslösung der Schweiz vom Reiche. Diese Belehnungen bahnen Heinrich den Rückweg nach der Heimat 1097, wo der Salier wieder mit dem Aufbauwerk beginnt. Der Kaiser ist in Deutschland nun allgemein anerkannt. Sein Sohn Heinrich wird anstelle Konrads zum König gewählt, muss allerdings dem Vater einen Treueeid leisten. Verloren bleibt nur Italien, wo der Kaiser auch nach dem Tod des treuen Wibert 1100 keinen Gegenpapst mehr aufstellt. Aber der gefährliche Urban ist gestorben, ebenso auf einem Zuge ins Heilige Land der alte unruhige Spekulant Welf und im gleichen Jahre, halb vergessen und von Reue gequält, auch der treulose Konrad.